Home is where your feet are, walking in the wee hours, living the good life. There is something that's off. For example, there's a bowl full of eyes on the floor. Should I use, find me more than I've known of a mortal desire? Den Sunday Service. In der letzten Stunde habe ich noch Musik für euch von Spoon. Ihr neuestes Album heißt They Want My Soul. Es gibt Elektronisches mit Faulty, DL, Hip-Hop mit Tree Mission, etwas Amerikaner mit Walter, Sellers, Humera und eben gerade war zu hören The Fresh and Onlys, eine Band aus San Francisco, gegründet 2008 um einen gewissen Tim Cohen. Die haben schon ziemlich viel Zeugs veröffentlicht für die kurze Zeit, die sie existieren. Diverse EPs und Alben. Das letzte Album mit dem Titel House of Spirits vor kurzem rausgekommen. Davon war der Track Home is Where erschienen. Auch der nächste Künstler aus Kalifornien, aus Los Angeles kommt, Matt Kivel, hier sein Track The First Time. Lying in the dark, clutching to my leg. Das war, wie gesagt, ein Track von Matt Kivel, The First Time betitelt. Und ja, Matt Kivel kommt aus Los Angeles, spielt dort bei diversen kleinen Bands, die ich selbst alle nicht kenne. Princeton heißen die oder auch Gap Dream. Und hat, glaube ich, erst Ende 2013 sein Solo-Debütalbum veröffentlicht, Double Exposure betitelt. Und jetzt legt er schon wieder nach mit einem neuesten Werk, Days of Being Wild betitelt. Ich finde, er klingt vom Gesang her so ein bisschen wie Dump, also James McNew, der Bassist von Yula Tango, mit so ein bisschen in sich gekehrter Wimpiness und macht das aber ziemlich gut auf Albumlänge. Also einzelne Tracks an sich sind wirklich ganz, ganz großartig. Auf Albumlänge hätte man sich vielleicht ein, zwei weniger gewünscht, weil es dann irgendwann doch vielleicht ein Tick beliebig wird, aber ansonsten wirklich eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr, soll man sagen, handfeste Platte. Hier ein weiterer Track von ihm, der heißt Underwater, Matt Kivel. Oh, Underwater, ein Track von Matt Kivel vom Album Days of Being Wild. Ja, alles andere als wild ist eigentlich die Musik, die er macht auf hier seinem neuesten Album. Walter Sellers Humera hat Mitte der 80er Jahre The Silos gegründet, eine Band aus New York, die damals Amerikaner gemacht haben, bevor es diesen Begriff überhaupt gab und andere Bands, sage ich mal, ähnlichen Sound sich annahmen. Er hat bei unzähligen anderen Projekten mitgewirkt und auch hier und da mal eine Soloplatte veröffentlicht. Die letzte liegt schon 18 Jahre zurück und die neueste erscheint nächste Woche. Curve and Shake heißt die, Walter Sellers Humera hier mit dem Titel zu hören, Uncomplicated. In the air over the ocean, faster and faster, the light is falling, the sky becoming harder and harder to use. No need to choose. Uncomplicated. Does it have to be so hard? Uncomplicated. Hop the fence into the backyard. So many things can go wrong if you try and understand them. Uncomplicated. Her eyes are bright, her skin is shining like a diamond. Her heart is racing, everybody's facing the same direction to take in the movie. Uncomplicated. Does it have to be so hard? Uncomplicated. Hop the fence into the backyard. So many things can go wrong if you try and understand them. Uncomplicated. Chicken or beef? Adulterated movies without a hint of grief. Wear the headphones, take your relief. Brief instructions, lighted roads, a water landing. Everybody already knows they're not paying attention. They're worried about their clothes. Does it have to be so hard? Uncomplicated. Hop the fence into the backyard. So many things can go wrong if you try and understand them. Uncomplicated. Does it have to go so far? Does it have to be so hard? Uncomplicated. Put the charges on your card. Uncomplicated. Hop the fence into the backyard. So many things can go wrong if you try and understand them. Uncomplicated. Day when I used to beg God, could a nigga get studio access? And in my studio itself got robbed. You living like a movie, you an actress. You got issues due to your bad press. I got issues due to this hood shit. Back then when that was the address, I lost everything due to this bullshit. fuck knows how a nigga could become so cutthroat. I wanna put the 4/5 to him up close. It's hot lead for your head, nigga, fuck flow. I'm in the mix on road, nigga, fuck flow. But I'm thinking about my dukes when I'm getting it. It's so evident she's not stupid. How many full-time gigs did I ever get? But you gotta love mummy. Certain niggas only know how to love money. The kush did make me forget a few bars, but when I'm on form, niggas gotta run from me. So unlucky, some say different. He dealt me a hand, no one played with it but me. So I'm living day by day with it. If you say grind, better say my name with it. You should've known how far that I'd go. Because on my own, I know that with love comes war. Know that with love comes war. You should've known on my own, I know that with love comes war. Know that with love comes war. Let me finish this. Life that I'm living cause it's limitless. You gotta keep at least 1 foot to the ground. What, you don't know what slipping on your pivot is? They was talking about love, I was giving it. But I met my demise, it was imminent. Now I got stigma and wine in my cup. She was reading the book, I was living it. All black cause I am on guard. Bet you thought it was avant-garde. Trust me, look at what life did to my nigga Husky. I pray that the fam's on guard. Deeper than life goes. Gunshots to evil, this light show. We got demons and people invite those. We all do it, ain't easy to fight though. Can't fathom the angst of a daughter. We can't stand having to answer a martyr. I can't stand having to ask you a question, but knowing that having the answer is harder, I hold that down. Take these drugs, can you hold that down? That's when she told me she know that smell and she know that sound. Make sure you clean up and dispose that round. You should've known how far that I'd go. Because on my own, I know that with love comes war. Know that with love comes war. You should've known how far that I'd go. Because on my own. Ganz angenehmer und warmer Hip-Hop hier mit Tree Mission. Tree Mission ist ein Mensch, der aus Toronto, aus Kanada kommt, aber seine Wurzeln eigentlich in der Karibik hat. Auf seinem Album Stigmata, welches diese Woche erscheint, gibt es eigentlich eine Mischung aus, auf der einen Seite Grime, die man aus England kennt, auf der anderen Seite aber auch ganz klassischen nordamerikanischen Rap. Und das Ganze macht er ziemlich gut, vor allen Dingen, wenn bei seinen Tracks Gäste mit dabei sind, klingen die Songs eigentlich extrem spannend. Eben gerade beim Titeltrack des Albums eine Dame namens Thies mitzuhören. Und auch beim nächsten Track wird er unterstützt von dem großen Wiley aus England und einer Dame namens Andrina. Der Song heißt Real Grind. Stayed up, laid up, think about stacking the cake up. I know it means way more than a fight, cause you dream right after we fuck and we make up. So forget what your girlfriend made up, just ride, let me get this weighed up. You forget what I'm doing outside when I'm getting inside and the bed set breaks up. You forget about the beef and the breakup. You break down, take breaks, but you stay down. I play around with your heart, but I'm still here. I stay round and I'm there when you wake up. She don't need no weave and a makeup, still put the bling in a purse like a Jacob. She love a nigga that trap in a pay cut, do it for a nigga with the crush and the gaze yeah, up. Yeah, baby, on that real grind. Together like yin and yang, I'm wild and always got a different plan. If I push my luck, she'll get a different man. Every couple of months, I lose the focus. She blocks it out, she ain't trying to notice. Two sides to the coin, we flip. I might go to a dance and join the clique. Party on, party on. Don't stop when I'm gonna link her. She tells me don't flop, don't skip, don't jump, don't hop. Just be real with me from the bottom to the top. I never stop grinding. When I'm in a dance with a gal, I wind them. All through the year, every year, man, I turn up. Stop acting like you never heard her. Yeah, baby, on that real grind. Yeah, put it down, down, throw it down. Baby, on that real grind. And when it's heard us. Wiley ist hier auf jeden Fall sehr gut rauszuhören bei diesem Track Real Grind von Tree Mission vom Album Stigmator. Eine gute, abwechslungsreiche Hip-Hop-Platte. Wer da über den Tellerrand schauen möchte, dem sei das sehr, sehr empfohlen. Empfohlen auch ein neuer Sample aus dem Hause Studio One, da heißt Dance Hall. Und hier als Beispiel dafür Lone Ranger mit dem Track Noah in the Ark. As I go down into the old scriptures, Genesis 7, I tell about the man Noah in the ark. So you should never sit in the park after dark, y'all. Track von der Studio One Dancehall Compilation von Lone Ranger, Noah in the Ark, der Titel. Und ja, diese Studio One Dancehall Compilation trägt einen Untertitel für alle Soul Jazz Compilations: Sir Coxon in the Dance, The Foundation Sound. Studio One, ein Label aus Jamaica, aus Kingston, welches Anfang der 50er anfing, ja, Musik zu produzieren und so einen ganz eigenen Sound entwickelte, der sich später so als Dancehall durchsetzte. Und Clement Dot alias Sir Coxon, der Strippenzieher bei diesem Studio One, als Produzent, als Besitzer, als Labelbetreiber. Und ja, hier eine schöne Compilation gibt es als Dreifach-Vinyl, falls ihr Vinyl-Fetischisten seid, so wie ich zum Beispiel, sehr zu empfehlen. Und auch hier noch ein weiterer Track von dieser Compilation: DJ Dawn and the Ranking Queens, Peace Truth Thing heißt dieser Song hier und geht auch fast 8 Minuten lang, ist aber wirklich auch verdammt großartig. Thank you. Peace and love you are bring to a few-inch top ranking. Das war ein Track von Spoon von ihrem neuesten Album They Want My Soul. Seit gut 20 Jahren ist die Band um den berufsjugendlichen Britt Daniel aus Austin, Texas unterwegs, macht großartige Musik. In den USA sind sie auch recht erfolgreich damit, spielen in ziemlich großen Hallen und ihre Alben erzielen regelmäßig sechsstellige Verkaufszahlen, also 100.000 gehen da mal locker über den Ladentisch, wenn die neue Platte veröffentlicht wird von denen. In Europa blieb der große Erfolg bisher aus, geringe Albenverkäufe und auch Auftritte in ihren Kleinclubs führten dazu, dass die Band mit den letzten beiden und vielleicht sogar auch drei Alben hierzulande nicht mehr auf Tour war. Britt Daniel war so ein bisschen angepisst, glaube ich, von der geringen Wertschätzung, die hierzulande hat. Aber das ist jetzt passé, ist wieder soweit. Spoon veröffentlichen hier ihr inzwischen achtes Album, kommen auch wieder auf Tour, endlich mal wieder mit Konzerten in Köln und in Hamburg im Herbst, soweit ich weiß. Und hier der Hit des Albums, Spoon mit ihrem Track Do You. Still melt in the street. Do You. Das war ein Track von Spoon vom neuesten Album They Want My Soul. Und dieses Werk ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Können Spoon überhaupt schlechte Alben produzieren? Natürlich nicht. Fraglich ist aber nur, ob ihr neuestes Album absolut großartig oder eben einfach nur großartig ist. Alben der ersten Kategorie, also absolut großartige, gab es schon viele. Girls Can Tell zum Beispiel aus dem Jahre 2001. Da gab es viel Klaviereinsätze zum Spoonschen Indie-Sound. Dann Kill the Moonlight 2002 mit dem Hit They Want, The Way We Get By. Dann Gimme Fiction 2005 mit dem tollen Sister Jack und I Turn My Camera On. Oder auch Gaga, Gaga, Gaga aus dem Jahre 2007 mit You Got Your Cherry Bomb. Alles Hits für das Mixtape, alles Alben für die einsame Insel. They Want My Soul, das neueste Werk, das achte inzwischen von Spoon, kann sich leider nicht in diese Kategorie einfügen, der absolut großartigen Alben. Man hört eindeutig zu viele seichte Synthesizer-Sounds bei einigen Songs, teilweise auch tauchen Disco-Melodien auf und die trockene Rauheit, dieser typische Spoon, diese typische Spoon-Signatur, die fehlt manchmal irgendwie. Vielleicht ist Dave Friedman schuld. Der große Produzent hat sich an diesem Werk versucht und vielleicht das ein bisschen in seichtere Fahrwasser geführt. Ich weiß es nicht genau, aber ja, dank einiger Songs wie Rent I Pay oder auch vor allen Dingen des eben gerade gehörten Tracks Do You ist das Album trotzdem immer noch groß genug, um wirklich gut zu sein. Und ich freue mich, dass Spoon eine neue Platte haben, dass sie auf Tour kommen. Und Spoon-Fans sind da sowieso allgemein hin anspruchsvoll. Das ist schwer, dem auch gerecht zu werden. Also tolle Platte hier von Spoon. Weiterer Track von ihm heißt Outlier. Spoon waren zu hören mit ihrem Track Outlier. Das Ganze vom neuesten Album They Want My Soul, Album der Woche hier beim Sunday Service. Dazu wie gewohnt mehr auch auf der Homepage unter sundayservice.de. Neu designt vor ein paar Wochen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, checkt das gerne mal aus. Faulty DL kommt als nächstes vom neuesten Album In the Wild hier sein Song Frontin. Faulty DL mit seinem Track Frontin. Faulty DL, das ist Andrew Lustman, der wohnt in New York, kommt auch aus den USA und hat letztes Jahr mit Hard Courage erst sein letztes Album veröffentlicht, damals sein drittes und jetzt, wie gesagt, mit In the Wild sein neuestes Werk. Und ich bin erstaunt, dass er hier drauf so ganz anders klingt, als das, was er letztes Jahr gemacht hat. Letztes Jahr gab es wirklich mit Guest Vocals Tracks dabei, die man auch im Club hätte auflegen können. Sein neuestes Album klingt eher introvertiert und manchmal so ein bisschen experimentell, wie man das von Dr. Rocket noch kannte, als der noch, sage ich mal, aktiv war als Dr. Rocket, Matthew Herbert. Hier, wie gesagt, Faulty DL, wir noch mal rein in das neueste Album Ahead the Ship Sleeps, sein Track. Thank you. Ungewöhnliche Klänge hier von Faulty DL, sein Track gerade eben hieß Head the Ship Sleeps vom neuesten Album. Das trägt den Titel In the Wild, viertes Album von Andrew Lustman. Das war der Sunday Service für heute. Ich hoffe, es war Musik für euch dabei, spannendes Neues zu entdecken. Ich bedanke mich für euch fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Plate. Auch die machen Elektronisches. Wir faden langsam aus der Sendung mit ruhigeren Sounds. Richie Prince heißt das neueste Album von Plate. Das sind Andy Turner und Ed Handley. Die beiden kommen aus England, machen auch schon seit über 20 Jahren Musik, veröffentlichen seit Ewigkeiten auf Warp Records ihre Platten und hier kommt ein ganz, ganz ruhiger Track von ihnen, Oh, von Plate.